In der Organisation der Hitlerjugend unter dem Sinnspruch Blut und Boden wurde die Jugend zusammengefasst. Dort übergab man ihr einen Dolch und machte sie mit den alten germanischen Göttern, mit den Legenden und Mythen der polaren nordischen Rasse vertraut. Die Besten konnten auf Napoler Schulen lernen, wo sie gewisse Spezialkenntnisse in Übereinstimmung mit ihren hervorragendsten Eigenschaften oder Noten ihres Geschlechtes erwerben konnten. Mehr noch als eine Rasse hat Hitler in Wahrheit ein eingeweihtes Geschlecht, wie er sagte, geschaffen, mittels einer rassischen Einweihung des Blutes. Dahin zielte der Durchgang durch verschiedene Institutionen der Angehörigen der Gemeinschaft. Diese Institutionen glichen Augenblicken der rassischen Einweihung, die sich einer Mitte zubewegten, wie in der in meinem Buch die nicht vorhandene Blume beschriebenen Einweihung. Huilca nannten die Inka den Kreis und Huilcanota den Meisterführer oder die Mitte. Nach der Napoler Schule gingen die Besten, sorgfältig ausgesucht, zu den SS-Ordensburgen Vogelsang im Rheinland, Krössinsee in Pommern, Sonthofen in Bayern, obwohl deren Bauten noch nicht ganz vollendet waren, Kastilien, Stadt der Schlösser. Von dort würden nur einige wenige zu den Einweihungsschloss des Schwarzen Totenkopfordens in Westfalen gelangen, die Wewelsburg der SS. Die Erbauung aller dieser Schlösser, wie auch die hitlerische Architektur, wurde nach magischen Berechnungen und Prinzipien vorgenommen, mit dem Ziel, die Umwandlung des Vira zu erleichtern. Sogar die Konzentrationslager, wahre Städte, waren magisch und hatten nichts Unheimliches an sich. Auch sie waren dazu bestimmt, eine Umwandlung zu erzeugen. Mehrere Schriftsteller haben darüber Rechenschaft abgelegt. In Wewelsburg sollten nur die Erwählten die Möglichkeit haben, an dem Kreis der Tafelrunde des Führer Athos Thor teilzunehmen, um im Untergeschoss des Nordturmes eingeweiht zu werden, wie bereits beschrieben. Es werden nur sehr wenige die Wiederbelebung des Astralblutes mit ihrem Linga Sarira erreicht, das heißt den Vril zurückerobert haben, die SS der zwei Schwerter geworden seien, die in der Lage sind, den Feind in mehr als einer Welt und mit mehr als nur einem Körper zu bekämpfen, die wahren Arier, die zweimal Geborenen. Außer dem SS-Dolch mit der Inschrift »Meine Ehre heißt Treue« gab es auch ein sakrales Schwert, das nur sehr wenige erhalten sollten, das Schwert »Gedächtnis des Blutes«, überreicht von Anfortas, König des Gral. Der Spiegel von Papan. Die alchemistische Beschreibung und Entschlüsselung, die wir vom Gralsmysterium und von der Legende Parzival sowie des Mysteriums von Amor und der Doktrin der Minnesänger und Troubadoure vorgenommen haben, befreit uns davon, in größere Details über die Einweihung der SS zu gehen, die im Schloss von Wewelsburg stattgefunden hat. Sie war an der Templerorganisation, am Gralsmysterium und nach dem Hofe König Arthurs ausgerichtet. Selbstverständlich waren diese Mysterien alle von einer verlorenen, polaren, hyperboreischen Weisheit abgeleitet, von einer enormen, wiedererstandenen Mythologie aus bereits geschichtlichen Zeiten. So begreift man, dass die Einweihung der SS sich näher an den arischen Ursprüngen und den Ursprüngen des Krieger- und runischen Ordens Wotans befand, weil sie auch auf deutschem Boden und ausschließlich unter Deutschen sich erfüllt hat. Wir können es als bewiesen ansehen, dass es in Wewelsburg auch den Pfeiler von Chastel-Marvel, jenen Stein von Tabronit, jenen telepathischen geschlossenen Kreis gegeben hat, eine Art Menhir, einen Stein des Mondes oder der Venus, den Vril, den Oreikalkos, den Schatz der westgotischen Könige und der Katharer, der mit List von Klingsor gegen diejenigen seiner eigenen Rasse angewandt wurde. In Wewelsburg könnte ein Stück des Pfeilers jener enorme Stein in kritischem Zustand sein, den wir an Ketten hängend sahen und den heute niemand gebrauchen kann, weil das reine Blut verloren gegangen ist, das ihn synchronisierte bei den Schwingungen der Sonnenmenschen, zu ihrem psychobiologischen und astralen Magnetismus. In meinem Buch »Das goldene Band« habe ich ein Kapitel dem sogenannten »Spiegel der Papan« gewidmet, in welchem die aztekische Prinzessin Schwester Soro Moctezumas, die in Wahrheit eine hyperboreische Priesterin war, ihre Visionen sah. Und in denen sie die Rückkehr Quetzalcoatls, die gefiederte Schlange, schauen konnte. Dieser Spiegel war ein Stein aus Onyx oder aus einem anderen unbekannten Material. Er gelangte in die Hände von Hernán Cortés, der ihn nach Europa brachte. Durch eine seltsame Fügung kam er nach England, wo ihn Königin Elisabeth I. begehrte. Schließlich kam er in den Besitz von John Dee, der Weise und Mathematiker des 15. Jahrhunderts, ein Nachkomme Roderichs des Großen und des Hoheldats, laut Meyering. Diese Steine, den Friesen bereits bekannt, die sie benutzten und die vielleicht das waren, was ihre Priesterinnen Lampen nannten, können nur tatsächlich wirken, wenn es gelingt, sie mit den Schwingungen des Blutes des Handelnden zu synchronisieren. Das Blut muss arisch und rein sein. Besser gesagt, um mit diesen Lampen in Verbindung treten zu können, ist eine vorsorgliche Reinigung des Gedächtnisses des Blutes erforderlich. Und der Stein wird wie ein Induktor sein oder jene Kristallkugeln oder Pendel, die das dritte Auge öffnen, synchronistisch arbeitend, gemeinsam mit einem lebenswichtigen elektromagnetischen Impuls des Handelnden. Es ist die Technik der Hellseher und der Gebrauch der Bischofsstäbe oder Zepter wie bei den Inkas und Pharaonen.